to share here today. Wir Dinge geben, die ich mit euch teilen soll. And this is you want me to share. He wants us to know them. Er möchte, dass wir das wissen. And though it is like the part, it is like a part of the message. Es ist Teil der Predigt. But it looks different. Aber es sieht anders aus. Because of what was going on among us. Wegen dem, was hier vorgefallen ist. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord asked, he said, where is our focus? Der hat gefragt, wo liegt unser Fokus? You know, that has been the previous message, du our das, focus. Das, die vergangene Predigt war, also es ist immer darum, gegen wo unser Fokus liegt. And he still asks, where is our focus? Und Gott fragt immer noch, wo liegt unser Fokus? You know, he stands at the gate, at the door, knocking. Er steht am Tor und klopft an. It's not the door of the unbelievers alone. Er steht nicht nur an der Tür der Ungläubigen und klopft. He's standing at your door today. Er steht auch an deiner Tür und klopft. And he's telling you, allow me to make decision for you. Und sagt, lass zu, dass ich Entscheidungen für dich treffe. You know, you can take decision without Christ. Du kannst eine Entscheidung treffen ohne Jesus Christus. And Jesus can take decision for you. Oder Jesus Christus kann eine Entscheidung für dich treffen. Praise the Lord. Hallelujah. He stands at the door, knocking and knocking and knocking. Er steht an der Tür und klopft und klopft. He's still knocking today. Und er klopft immer noch. And he will continue to knock all our lives. Er wird weiterhin klopfen, unser ganzes Leben lang. Why? Because every day you make decisions. Weil jeden Tag triffst du eine Entscheidung. Every day. Jeden Tag. Every minute, every second we make decisions. Entscheiden wir. Are we to go and lie down or to sit down? Oder uns hinsetzen? Or am I to go and eat, to eat or to drink? Soll ich was essen, soll ich was trinken? Am I to go out or to be here? Soll ich rausgehen oder drinnen? Am I to go to this church or to go to the other? Zu dieser Gemeinde gehen, zu der anderen? Am I to pray or to just sleep like soll ich that? Beten, oder soll ich einfach so schlafen? Am I to do whatever? You see, you are going to take decisions. Du musst immer Entscheidungen treffen. Life is full of decisions. Das Leben ist voll von Entscheidungen. But he said, I stand at the door. Aber Jesus sagt, ich stehe an der Tür. And I'm knocking. Und ich klopfe. That you allow me to take decision for you. Damit du zulässt, dass ich Entscheidungen für dich treffe. Praise the Lord. Halleluja. You know, people are going to weep at the end. Viele Leute werden Tränen vergießen am Ende. Before I go there, where is your focus? The Lord asks. Der Herr fragt, wo liegt dein Fokus? Be of Christ's Spirit. Hab den Geist von Jesus Christus. Live in Christ's Spirit. Lebe im Geist von Jesus Christus. Live in Christ's Spirit. Lebe im Geist von the Jesus judge Christus. Shall live in Christ's Spirit. Denn die Gerechten sollen im Geist von Jesus Christus leben. The judge shall live by faith. Die Gerechten sollen durch den Glauben leben. Dwell in the presence of the Lord. Wohne in der Gegenwart Gottes. 24/7. Not just in the church. Nicht nur in der Gemeinde. You know, this church is so different. Diese Gemeinde ist anders. My daughter here can see something that is so different. Meine Tochter hier merkt, dass es anders ist. And some of us that have been to so many churches. Auch viele von uns, die schon mal woanders in der Gemeinde. We know the procedure of churches. Wir wissen, wie Kirchen normalerweise vorgehen. You see, we don't follow the procedure of churches. Aber wir folgen nicht den Prozeduren der Gemeinde. We follow the procedure of the Holy Spirit. Wir gehen nach der Prozedur von Christus. He tells us what to do. Der Heilige Geist, er sagt uns, was wir zu tun haben. We don't imitate churches. Imitieren keine anderen Gemeinden. You see, we listen to the Holy Spirit. Wir hören dem Heiligen Geist zu. And the Holy Spirit tells us what to do. Der Heilige Geist sagt uns, was wir zu tun haben. Praise the Lord. Halleluja. Be of Christ. Gehöre zu Christus. Live in Christ. Lebe in Christus. Dwell in his presence. Wohne in seiner Gegenwart. It is not just in the church. Nicht nur in der Gemeinde. But outside the church. Auch außerhalb der Gemeinde. What is your life after the church? Wie sieht dein Leben außerhalb der Gemeinde aus? What is your life after the church? Wie sieht dein Leben außerhalb der Gemeinde? Is it the same in the church? Ist es genauso wie in der Gemeinde? You check it. Das musst du entscheiden. When you are alone, wenn du allein bist, is your life the same as in the church. Seitdem genauso wie in der Gemeinde. In your thought, is your life the same in the church? You know now we can think about God. Wir sitzen hier und können jetzt gerade an Gott denken. We can think about Jesus Christ now. But once we live here, can we sit to continue thinking about Christ? Denken wir dann immer noch an Christus? Is it going to continue to be Christ alone? Wird es dann immer noch nur um Christus gehen? You see in your mind, Gedanken, in your action, deine Handlungen, your communication, you see, you're moving with people, the people you move with. Wenn du mit Leuten unterwegs bist, people you call friends that you move sind, with. Mit denen du Who are your friends? Wer sind deine Freunde? Jesus said we are the light of the world. Jesus sagt, wir sind das Licht der Welt. If you are born again, wenn du wiedergeboren bist, if you are filled with the Holy Ghost, wenn du die Taufe des Heiligen Geistes, and if you are, if you have relationship with the Holy Spirit, wenn du eine Beziehung hast mit dem Heiligen Geist, you are the light of the world. Bist du das Licht der Welt. But can light and darkness work together? Aber können Licht und Finsternis zusammen wandeln? You know, in all this we have just said, be of Christ. Was wir gesagt haben, dass wir zu Christus gehören sollen. Live in Christ. Dass wir in Christus leben you sollen. You see, dwell in His presence. Und in seiner Gegenwart wohnen. You see, all this. All das. They are all just telling us. Sagt uns. That what we think or do should be Christ alone. Dass wir tun und denken, sollte Jesus allein sein. That it should be for Christ's sake. Dass es für Christus sein soll. You know, whatever decision we take. Die Entscheidung, die wir treffen. Anything we do, let it be for Christ's sake. Lass es aus Christus passieren, wegen Christus. You know, from God towards us. And from us towards God. There are two different things. Von Gott zu uns und von uns zu Gott sind zwei verschiedene. From God towards us is for Christ's sake. Ist es wegen Jesus Christus. You see, God is not going to ask you about any other thing. Gott wird dich nicht über etwas anderes fragen. God is going to ask is what did you do with Christ? Er wird einfach fragen, was hast du mit Jesus Christus gemacht? And from us to God. Und von uns zu Gott. And from us towards people. Und von uns zu Leuten. Should be Christ alone also. Soll es auch nur um Christus gehen? Praise the Lord. Hallelujah. In 1 Samuel, let us go to 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel 12, verse 22. 1 Samuel 12, Vers 22. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 1 Samuel 12, verse 22. 1 Samuel 12, 22. For the Lord will not forsake his people for his great name's sake, because it hath pleased the Lord to make us his people. We are the Lord's people. 1. Samuel 12, Vers 22. Der Herr aber wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verstoßen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. We are the Lord's people. Wir sind das Volk des Herrn. The Lord's people is not the Israel. Das Volk, the natural Israel. Das Volk Gottes ist nicht das natürliche Israel. It's not Israel as a country. Nicht Israel als ein Land. It's not Israel as a name. Oder Israel als ein Name. You know Israel as a name. Jacob is called Israel. Zum Beispiel Jakob heißt ja auch Israel. You see, it's not Israel as a country. Nicht Israel als ein Land. Is Israel as God's children? Weil Israel als Kinder Gottes. He calls us his people. Er nennt uns sein Volk. And he pleased the Lord to make you his people. Und es hat den Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. He loved it to make you his people. Er liebt es, uns zu seinem Volk zu machen. He loved it to make us his people. Er liebt es, uns zu seinem Volk zu machen. And he talks about himself for his name's sake, his great name's sake. Um seines großen Namens. You know, we have a change of name. Unser Name wurde geändert. We have a change of name. Unser Name wurde geändert. We no longer do things in our name. Wir tun Dinge nicht mehr in unserem natürlichen Namen. We not do things in Christ's name. Wir tun jetzt Dinge im Namen von Jesus Christus. You see, we have a change of name. Wir haben einen neuen Namen. You know, it changes Abraham's name. Er hat Abrahams Namen. Abraham to Abraham. Abraham zu Abraham. You see, it changes Peter's name. It changes name. You see, Saul to Paul. Er hat auch den Namen von Saul geändert, von Saulus. Paul. But we have a new name. Aber wir haben einen neuen Namen. You see, our name today is Christ. Ist Jesus Christus. You know, people don't even know. You better allow people to know you in this name more than they know you, your natural name. Du sollst die Leute den Namen eher besser kennen als dein natürlicher Name. In your place of work. Auf der Arbeit. In your school. In der Schule. Whatever, anywhere you go to. Let them see this, the name of Christ more than they see Sam. Sie sollen den Namen von Christus mehr sehen als dein natürlicher Name. You see, your name, the natural name. Dein natürlicher Name. You now carry another name. Und du trägst einen neuen Namen. The Bible calls us the ambassador of Christ. Die Bibel nennt uns die Botschafter von Jesus Christus. Because you have a new name. Weil du einen neuen Namen hast. For his name's sake. Um seines Namens willen. Let us go to Mark 10. Markus 10. You know, Peter said they left all. Petrus hat gesagt, wir haben alles zurückgelassen. He said they left all. Wir haben alles zurückgelassen. You know, some people leave something for something. Ein paar Leute lassen einiges zurück. They leave things. Sie lassen Dinge zurück. But why do you leave them? Also lässt du Dinge zurück. Why are those things doesn't belong to you any longer? Also gehören dir diese Dinge nicht mehr? Why do you leave them? Wieso lässt du sie zurück? Mark 10. Markus 10. If we read it from verse 27. Markus 10, 27. He said, and Jesus looking upon them said, with men it is impossible, but not with God. For with God all things are possible. Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Vers 28. Then Peter began to say unto him, lo, we have left all. We have left all. Da begann Petrus und sprach zu ihm, sieh, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Have you left all? Hast du alles verlassen? Did you leave all? Hast du alles zurückgelassen? It's a question. Das ist eine Frage. Did you leave all for Jesus? Hast du alles zurückgelassen? You see, the old life, the old friends, did you leave them for Jesus? Sie zurückgelassen? You see, the old relationship, the relationship that is not Christ's relationship. Die Beziehung, die nicht von Christus war in deinem Leben. Did you leave all for Christ's sake? Zurückgelassen für Christus. And say now, is Christ alone. Jetzt geht es the reason I'm going to have a relationship with you is based on Christ alone. Der Grund, weshalb ich Beziehung mit dir haben werde, ist wegen Jesus Christus. Your relationship with people is it based on Christ alone? Basiert sie auf Jesus Christus alone? Or is it about the flesh? Oder geht es um das Fleisch? Praise the Lord. Halleluja. Peter said they left all. Petrus hat gesagt, wir haben alles verlassen. God does not want to take anything from us. Gott will nichts von uns nehmen. Whatever you give him. Was immer du ihm gibst. He said hundredfold. Hundertfältig kommt zurück. But you have to give them to him. Aber du musst es ihm erst mal übergeben. Peter said they left all. Petrus sagt, wir haben alles verlassen. Jesus answered and said, verily I say unto you, there is no man that hath left houses or brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my sake and the gospel. You know, Abraham left land for God's sake. Abraham hat sein Land zurückgelassen um Gottes Willen. In Genesis 12. In 1. Mose 12 lesen wir. When God said, leave your father's land and go to the land that I will show you. Geh raus aus dem Land deines Vaters und geh in das Land, was ich dir zeigen werde. You see, God will tell you, leave that church. Gott wird go dir sagen, to the other church. Verlass diese Gemeinde und geh in eine andere Gemeinde. The church might be so far away. It might be so far away. But you have to know that with God, nothing is impossible. He makes a way where there is no way. You understand? Praise the Lord. Hallelujah. Oh, Land. Sie sagt Land. Oder Äcker. What can we not do for his own name's sake? Was können wir für Jesus Christus nicht tun? What can we not live for him? Was können wir nicht wegen ihm zurücklassen? You know the old friends. You know we have friends everywhere. Freunde überall. You know we have friends. Yeah, they admire us. Wo sie uns Freunde, die uns feiern. You see where we live, where we walk, it's as if we live more free there than where the Lord wants us to be. Freunde, bei denen wir uns einfach frei und akzeptiert fühlen. Sogar besser als bei Jesus Christus. Nothing is good without Christ. Aber nichts ist gut ohne Jesus Christus. Then he now said, for my sake and the gospel. Und meine Quillen und you see, leaving them. Es zurücklassen. For my sake and the gospel. Und das Evangelium. He's not leaving them for your own sake. Nicht for the flesh. Mir verlasse ich mein Fleisch, verlasse ich Dinge. The question is, why are you leaving them? Die Frage ist, weshalb lässt du es zurück? You see, why are you there? Wieso bist du da? Where did you leave all? Wieso hast du alles verlassen? Why are you here? Wieso bist du hier? Where do you go to church? Wieso gehst du zur Gemeinde? Know the reason. Kenne den Grund. Know the reason why you go to church. Kenne den Grund, weshalb du zur Gemeinde gehst. Is it because of friends? Ist es wegen Freunden? You know a lot go there to show off. Viele Leute gehen zur Gemeinde, weil sie sich zeigen wollen. Es gibt Dinge, die sie dort motivieren. Allow it to be Christ. Aber lass zu, dass es wegen Christus ist. Wegen Christus alleine gehe ich in eine Gemeinde. Why are you a child of God? Wieso bist du ein Kind Gottes? Because of my wife. Praise the Lord. Hallelujah. You know, people have reasons why they are now. You know, the natural people call it Christianity. Die natürlichen Leute nennen es Christentum. Es gibt Leute, die einen bestimmten Grund haben, weshalb sie jetzt Kinder Gottes sind. You see, they call it, the natural people call it Christianity. Die natürlichen Menschen nennen es Christentum. We call it the kingdom of Christ. Aber wir nennen es das Königreich Gottes. Because Jesus did not come for Christianity. Denn Jesus kam nicht für das Christentum. He came for his own kingdom. Er kam für sein eigenes Königreich. He said, repent for the kingdom of God is at hand. Denn das Königreich he Gottes did not say, repent for Christianity is at hand. Tut Buße, weil das Christentum nahe ist. Praise the Lord. Hallelujah. Why are you a child of God? Wieso bist du ein Kind Gottes? You know, people will ask. You see, if I want to ask you, as the natural, why are you a Christian? Wieso bist du ein Christ? If I want to ask you in the spirit, I would say, why are you a child of God? Aber wenn ich einen Geist fragen würde, würde ich sagen, wieso bist du ein Kind Gottes? You know, to be a Christian and to be a child of God, they are two different things. Ein Christ zu sein und ein Kind Gottes zu sein, sind zwei unterschiedliche Dinge. Praise the Lord. Halleluja. Allow your motive to be Christ alone. Lass zu, dass dein Motiv Jesus Christus ist. You know, some of us have a family background. Einige von uns haben einen bestimmten Familienhintergrund. Through our mother, our father, we now believe we are God's children. Durch unsere Eltern glauben wir, dass wir Kinder Gottes sind. There's nothing wrong in it. Das ist nicht falsch. What is wrong is when you keep on saying it that is through your mother and your father. Was aber falsch ist, wenn du ständig es so nur siehst, dass es nur durch deine Eltern ist. I thank God that somebody like me, let me use myself as an example. Zum Beispiel ich. I was brought up in a Christian home. What they call Christian home. Ich wurde in einem christlichen Haushalt erzogen. I was, but we did not know Christ. Wir kannten Jesus Christus nicht. It was a Christian home. Aber es war ein christliches Zuhause. And in this Christian home, in diesem christlichen Zuhause, nothing about the truth. Gab's nichts über die Wahrheit. It's not, I'm not talking about the natural truth. Ich spreche nicht über die natürliche Wahrheit. I'm talking about the spiritual truth. Ich spreche über die geistliche Wahrheit. What Jesus called truth. Das, was Jesus Wahrheit. You see, it's not that we lie, we steal. Mm-hmm. You know, it's not about that, you see. But to know the real truth. Aber die wirkliche Wahrheit zu to kennen. To know the gospel truth. Das, die Wahrheit vom Evangelium zu kennen. We did not know. Das wussten wir nicht. And my father was, let me say, the pastor. Mein Vater war ein Pastor. And every Sunday he gathered us together. Jeden Sonntag hat uns versammelt. And we sing together and he preached. Und hat gepredigt. And all through, I did not seem, I just know that I'm a Christian, but that I am a real child of God, I cannot see it. Ich wusste einfach nur, dass ich ein Christ bin, aber dass ich ein Kind Gottes bin, das habe ich nicht gesehen. Let us go to John 4. Johannes 4. Let us look at something in, no, not John 4, no, Mark 4, Mark 4, Markus sorry. 4. Mark 4. Let us look at the woman at the well. Lass uns die Frau am Brunnen uns anschauen. The woman at the well. Johannes. Yeah. Okay, John 4. Thank you, sir. Thank you. John 4. Johannes 4. The woman at the well. From one. Look at verse 28 of it. Johannes 4, 28. The woman then left her water pot, and went her way into the city, and said to the men, come see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? Johannes 4, 28. Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist? You know, somebody is telling them that you see, he's informing them about Jesus. Jemand informiert sie über Jesus. So also, my father informed us about Jesus. Dass mein Vater uns auch über Jesus informiert. You see, the children informed us about Jesus. Hat uns über Jesus informiert. But we did not know Jesus until we embraced Jesus. Aber wir kannten Jesus nicht, erst als wir Jesus empfangen haben. You know, this woman introduced, is telling people, come and see somebody that says something to me. Kommt und seht euch diese Person an, die etwas zu mir gesagt hat, was einfach außergewöhnlich ist. You see, just like some of us heard of God. Genauso wie einige von uns von Gott gehört haben. Through our parents, unsere Eltern, through our mother, through Mutter our father. Und Vater. I was brought up in a religious home. Ich wurde in einem religiösen Haus aufgewachsen. A not Christ home. Und nicht deinem christlichen Haushalt. Ein religiöses Zuhause und ein Zuhause von Christus ist das Gleiche. Christ home is a home where Christ is number one. Ein Haus, in dem Christus wohnt, da ist Christus der Kopf. Where I was brought up, my father was number one. Aber dort, wo ich aufgewachsen bin, da war mein Papa, mein Vater war der Kopf. You see, God, you know, Christ was not number one. Christus war nicht die Nummer eins. But here, Christ is number one. Aber hier ist Jesus Christus die Nummer eins. You understand? Praise the Lord. Halleluja. And in verse 30. Look at the verse 30. Then they went out of the city and came unto him. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Then look at verse 39. And many of the Samaritans of that city believe on him for the saying of the woman, which testify, he told me all that ever I did. So when the Samaritan were come unto him, they besought him that he would tarry with them. And he abode there 2 days. You know, at the beginning, this woman, it is this woman that brought these people to the Lord. Am Anfang war es diese Frau, die diese Menschen zu Christus geführt hat. They believe what this woman said about Christ. Sie haben das geglaubt, was diese Frau über Jesus erzählt hat. And they were there. Und sie waren da. And now, where they now hear from Christ himself. Aber als sie dann selbst von Jesus Christus persönlich it was no longer through the woman, it was now direct from Christ. War nicht mehr durch diese Frau, sondern von Christus direkt an sie. Verse 41. And many more believe because of his own word. No longer the word of the woman, but now the word of Christ. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen, nicht mehr um der Worte der Frau. The question is, are you caring about the religion of the old that you have been born into, right from, you know, from your home, from your, you know, the family religion? Or it's about Christ for you. Jetzt ist die Frage, welchen Glauben trägst du in dir? Ist es der Glaube, den du von deinen Eltern empfangen hast, oder ist es der Glaube, den du von Jesus Christus persönlich bekommen hast? Then look at 42. And said unto the woman, now we believe, not because of your saying, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, this Savior of the world. 42. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. You see, my relationship is now for Christ's sake. Meine Beziehung ist jetzt um Christus. And not for my mother's sake, my father's sake. Wegen meiner Mutter, nicht mehr wegen meinem Vater. You see, not because I am born in a religious home. Nicht weil ich in einem religiösen Zuhause aufgewachsen bin. You know, a lot are Muslim today because they were born in a Muslim home. Viele sind Muslim, weil sie in einem muslimischen Haushalt aufgewachsen sind. And that is why it's so dangerous to follow mother and father. Deswegen ist es so gefährlich, seinen Eltern zu folgen. To follow more parents, you see. Seinen Eltern zu folgen, yeah, ist gefährlich. You ask them, I mean, because my mother and my father, they are Muslims, so that's fine. Meine Eltern sind halt Muslim und deswegen habe ich mir das auch einfach sogar, mir wurde das weitergegeben. The Lord is not going to ask you about your mother and your father. Aber der Herr, Gott wird dich nicht über deine He's Eltern going to ausfragen. Ask you, you. Er wird What did dich you do fragen, with Christ? Was hast du mit Jesus Christus gemacht? There is no excuse for anybody. Es gibt keine Ausrede für niemanden. No excuse for Niemand anybody. Niemand hat eine Ausrede. Why did I not follow the right way? Wieso bin ich nicht dem richtigen Weg gefolgt? Why did I not have relationship with Christ the right way? Deshalb hatte ich keine richtige Beziehung mit Jesus Christus. No excuse. Es gibt keine Ausrede dafür. You see, here it is no longer between the woman and them. Hier an dieser Stelle geht es nicht mehr um die Frau und diese Leute. So also it is no longer between you and your parents. Genau, es ist auch bei dir nicht mehr zwischen dir und deinen Eltern. You see, I am a Christian because of my mother, my father. Wegen meiner Mutter, wegen meinem Vater. You see, it is now I am a child of God because of Christ. He died for me. Ich bin ein Kind Gottes wegen Jesus Christus. Er ist für mich gestorben. He gave me a new life. Er hat mir neues Leben gegeben. I now have Christ's life. Ich habe jetzt das Leben. I am a child of God. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Why do I choose to go to church? Wieso entscheide ich mich zur Kirche zu gehen? The church I now go. Die Kirche, zu der ich gehe. Let Christ be the reason. Lass zu, dass Jesus Christus der Grund ist. Let the reason be what the Lord we accept and not what the world we accept. Lass zu, dass der Grund Jesus Christus ist. You know, we have a lot of excuses to give. Wir haben viele Ausreden. Why we not follow God the way he wants us to follow him? Wieso wir Gott nicht so folgen, wie er es will? How will we not be at the right place where he wants us to be? Weshalb wir nicht zur rechten Zeit am rechten Ort sind? Wir haben viele Ausreden dafür. We have a lot of reasons. Wir haben viele Gründe. The reason that the world we accept. Ein Grund, den die Welt akzeptiert. You see, that people we accept, that you yourself we accept. Die Leute akzeptieren, den du auch akzeptierst. But the question is, will the Lord accept it? Die Frage ist, akzeptiert der Herr diese Ausrede? Praise the Lord. Halleluja. Why do I love people? Wieso liebe ich Menschen? Let it be for Christ's sake. Das ist wegen Jesus Christus. And the gospel's sake. Das Evangelium von Jesus Christus. Why do I forgive people? Wieso vergebe ich Menschen? For Christ's sake and the gospel's sake. Wegen Jesus Christus und dem Evangelium. Why am I happy? Wieso bin ich glücklich? I've seen everything good. Und sehe alles im Guten. You know, Papa and myself, we were in sitting room yesterday. Mein Ehemann und ich, wir waren im Wohnzimmer. And they were talking about positive thinking. Und es ging im Fernsehen über positives Denken. A man, you see, was just saying everything beautiful, think beautiful. It's not thinking beautiful, it's thinking the word of God. Denk an das Positive, denk das Schöne, aber es geht nicht um schön denken oder an das Positive denken, sondern es geht um das Gottes Wort. You see, for Christ's sake. Um Christus Willen. You see, the religion and the world. Religion und die Welt. They will preach good thinking. Sie predigen gutes Denken. We don't preach good thinking. Aber wir predigen nicht gutes Denken. We preach Christ thinking. Wir predigen Christus Denken. It is not positive thinking. Es geht nicht um positives Denken, thinking. Sondern das Christus Denken. We don't think good things. Wir denken nicht gute Dinge. We don't think good things. Wir denken nicht an gute Dinge. But Christ. Wir denken an Christus. Remember Matthew 16. Matthäus 16. You know Jesus and Peter. Jesus und Petrus. Peter said, "You will not die." Petrus hat zu Jesus gesagt, du wirst nicht sterben. Is that not a good thing? Aber ist doch was Gutes. That Jesus rebuked Peter. Aber Jesus hat Petrus verweigert. And said, "Get behind me, Satan." Er sagt, weiche von mir, Satan. Is that not good thing? You will not die. Aber es ist nicht eine gute, eine positive Aussage, dass, dass jemand nicht sterben wird. But Jesus said. Aber Jesus hat gesagt. Get behind me, Satan. Weiche von mir, Satan. Let us go there. Matthew 16. Matthäus 16. Matthäus 16. Vers 22. Matthäus 16, 22. Let us read from 15. Matthäus 16, Vers 15. Mm-hmm. Okay. He said unto them, "By whom say you that I am?" Da spricht er zu ihnen, aber für wen haltet ihr mich? Who do you say I am? Who is Christ for you? Wer ist Jesus Christus für dich? Is Christ everything for you? Ist Jesus Christus alles für dich? Is he a stranger to you? Ist ein Fremder für dich? Is he everything in your life? Ist alles in deinem Leben? And Simon Peter answered and said, "Thou art Christ, the Son of the living God." And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood have not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven." You know, the flesh and blood cannot reveal anything. Fleisch und Blut können nichts offenbaren. It's only the Father that can reveal things to you. Nur der Vater kann dir Dinge offenbaren. And he reveals something to Peter. Und er hat etwas Petrus offenbart. That Christ is the Son of the Living God. Christus, der Sohn des lebendigen Gottes ist. Are we there, please? Verse 18. Matthäus 16, Vers 18. And I say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt loose, shall bind on earth, shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt lose on earth shall be loose in heaven. We have the keys today. Wir haben die Schlüssel heute. He has given us the keys. Er hat uns die Schlüssel gegeben. God's children. Uns Kindern Gottes. You are not empty. Du bist nicht leer. Abato, can you help us to read verse 20? Vers 20. Er gebot ja seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus der Christus sei. The church is disciple that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Oh, daddy. You know, Christ's kingdom is not for a show off. Das Königreich von Jesus Christus ist nicht um it anzugeben. Is by faith. So, es geht um den Glauben. It is by faith. Durch Glauben. It is not how many people are in the church. Es geht nicht um wie viele Leute Jesus was not pursuing people. Jesus ging nicht um Menschen. He was not after people, 100 people should ging come. Nicht darum, dass he said, don't tell them I am Christ. Er hat gesagt, sag ihnen nicht, dass ich Christus bin. Today, everywhere, we will just say it. Überall, in the church will be full. Wir würden sagen, überall herumposaunen, damit die Gemeinde voll ist. Aber das ist kein Glaube. There is no faith. So viele Leute, aber kein Glaube. A lot of people, but there is no relationship with Christ. Viele Menschen, aber keine Beziehung, wahrhaftige Beziehung mit Jesus Christus. He charged his disciples that they should tell no man that he was Jesus Christ. Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemandem sagen sollten, dass er Jesus der Christus sei. Jesus was not after quantity. Denn Jesus ging es nicht um die quality. Quantität, sondern die Qualität. Who understands? Praise the Lord. Halleluja. So also I am not after quantity. Und genauso auch bei mir. Ich suche nicht nach Quantität, sondern nach Qualität. I am after quality. Mir geht's um Qualität, and not quantity. It's not millions of people, but no one. How many are born again? How many are saved? There is no example of Christ in people's lives. Keiner davon repräsentiert Jesus Christus wirklich. They stand at the gate. They never go in. They never allow others to go in. Aber diese Menschen, sie stehen im Weg. Sie lassen andere nicht durch, um in das Königreich Gottes zu kommen. Und sie kommen selber. A lot of pastors stay at the gate. They never go in. They never allow others to go, people to go in. Genauso ist auch mit vielen Pastoren. Sie stehen auf diesem Weg. Sie lassen andere nicht durch und kommen selber nicht durch. So also are the members. The so-called members. What they call members. No example of Christ. Kein Beispiel von Christus. Now look at them. Schau sie dir an. Oh, daddy. Then 21. From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, can you help us to read it? Help us to read verse 22. Matthäus 16, Vers 22. Doch Petrus nahm ihn beiseite und bedrängte ihn. Das darf nicht sein, Herr, sagte er. Das darf auf keinen Fall geschehen. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, be it far from thee, Lord. This shall not be unto thee. You will not die. Du wirst nicht leiden. You will not suffer. Du wirst nicht leiden. Help us to read 23 again, Sam. 23. Jesus drehte sich zu Petrus um und sagte, geh weg von mir, Satan. Du willst mich in die Falle locken. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht. You know, what Peter said in the natural world is so good. Was Petrus is positive thinking. Im Menschlichen gesagt hat, war eigentlich gut. Es war positives Denken. Man will niemanden etwas Schlechtes. The natural love. Das ist die natürliche Liebe. We are not after natural love. Aber wir sind nicht hinter natürlicher Liebe. We are after God's love. Wir sind hinter Gottes Liebe. God kind of love. Gottes Liebe. God's unconditional love. Gottes Bedingungs- Where Christ is the one loving this love through you. Wo Jesus Christus derjenige ist, der diese Liebe durch dich liebt. This love, no man can love this love. Diese Liebe kann kein Mensch geben. Praise the Lord. Halleluja. Until he comes and you know that he's there, you can never love this love. Erst wenn er kommt und du weißt, dass er in dir ist, erst dann kannst du diese Liebe weitergeben. Because he is the one loving the love. Weil er derjenige ist, der diese Liebe no durch dich flesh can love this kein love. Fleisch kann diese Liebe ertragen, weitergeben. Praise the Lord. Halleluja. My friends, who are my friends? Wir sind meine Freunde. Why are they my friends? Wieso sind sie meine Freunde? You know, especially what I call best friend. You know, people name people best friend. Was nennen andere ihre besten Freunde? Is it for Christ's sake or for flesh's sake? Ist es um Christus willen oder wegen dem Fleisch? What is not Christ? It is Satan. Was nicht Christus ist, ist vom Teufel. Is it for Christ's sake or Satan's sake? Um Christus willen oder um des Teufels willen? Is it flesh? Das Fleisch. You are not born into. You are no longer of that world. Du gehörst nicht mehr zu dieser Welt. You are not born into Christ's world. Du bist jetzt in die Welt von Jesus Christus hineingeboren. Into the kingdom of Jesus. In das Königreich von Jesus Christus bist du jetzt hineingeboren. Second Corinthians 6. 2. Korinther. He talks about our relationship with people. Da geht's um unsere Beziehung mit Menschen. Let us go there. Praise the Lord. Halleluja. Second Corinthians 6. 2. Korinther 6. From verse 14. 14. He said, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? You see, unbelievers is talking about here, it's not those, it's not just the unsaved. But those also that will not follow Christ. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Hier geht es nicht nur um Ungläubige. Here is not talking about yourself alone. Es geht nicht nur um die Ungläubigen. You know, there are lots of churchgoers that are unbelievers. You know that. Zur Kirche gehen, aber ungläubig sind. Going to church does not make you a child of God. It's like you, if you are in, you know, car park, it does not make you a car. So also, you see, going to church does not make you a child of God. A lot of churchgoers, they are not God's children. Ja, so Menschen, zur Kirche gehen, aber keine Kinder Gottes sind. But for somebody to be here. Aber wenn du hier bist, Gemeinde, if you are not a child of God, you cannot be here. Kein Kind Gottes bist, wirst du es hier nicht ertragen you können. To know. Du wirst rennen. Praise the Lord. Halleluja. You cannot, you can, because I am not after the flesh, but after the spirit. Das Fleisch, mir geht es um den Geist. I'm after the spirit. Mir geht es um den Geist. I'm not ready to compromise. Ich bin nicht bereit. Ist sie da Christ oder not at all? Ist Jesus Christus oder gar nichts? Churches compromise today. Aber Gemeinden gehen Kompromisse ein. They compromise a lot. Kompromisse ein, viele Kompromisse gehen sie ein. They compromise with darkness. Sie gehen Kompromisse ein mit der Dunkelheit. They never see Christ. Also sehen Christus nicht. It's not all churches that Christ is the head. Aber nicht in allen Gemeinden ist Christus der Kopf. There are a lot of churches today. Satan is the head. Da ist der Teufel der Kopf. It's a pity. It's a pity. Traurig. It's not supposed to be so. Denn so sollte es, so darf es eigentlich nicht sein. Vers 15. Vers 15. Vers 14 again, please. He said, and what communion hath light with darkness? You are the light of the world. Du bist das Licht der Welt. You see, they are the darkness. Sie sind die Dunkelheit. What relationship have light and darkness welche together? Welche Beziehung hat Finsternis und Licht miteinander? You know, for some people, you know, they say, I'm a child of God, but a Muslim is my best friend. So I cannot just imagine. Ich bin ein Kind Gottes, aber ein Muslim ist mein bester Freund. You see, I don't know how to understand to see that. How that can be true. Wie das Wahrheit. You see, I'm a child of God, but somebody that is not after our focus is not Christ, is my best friend. Ich bin ein Kind Gottes, aber jemand, dessen Fokus nicht auf Christus ist, ist mein bester Freund. They're everywhere today. Aber überall sehen wir das. He said, what communion hath light with darkness? There's no communion. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? And what concord hath Christ with failure? Or what part hath he that believeth with infidel? Christus mit Satan überein? And what agreement had the temple of God with idols? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? For you are the temple of the living God. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Know how you are the temple. Wisse, wie, inwiefern du der Tempel Gottes bist. Know it. The Holy Ghost living inside of you. Der Heilige Geist lebt in dir. You know, the Old Testament, you see, in the old days. The Holy God, you see, the temple was just a building. Der Tempel war einfach ein Gebäude. But today, you are the temple of the living God. Heute bist du der Tempel des lebendigen Gottes. One third of you is God. Ein Drittel von dir ist Gott. You connect Christ everywhere. Du kriegst Christus in dir. You see, when you enter bus, you carry Christ inside that bus. But do we know that? Do we know that? That one third of us is Christ inside. Wenn du in den Bus steigst, steigt gerade Christus in diesen Bus ein. Aber sind wir uns dieser Identität bewusst? Do we know that one third of us is Christ? Ein Drittel von uns Jesus Christus ist. If we really know, wenn wir das wirklich wissen würden, we will not be sad the way we are sad. Wenn wir nicht traurig, wie wir traurig sind. We will not. We will not react to things the way we react to things. Wir werden so reagieren, wie wir reagieren. We will not see things the way we see things. Wir werden nicht so sehen, wie wir sie sehen. We will not act on things the way we act on things. Wir werden nicht so reagieren, wie wir reagieren. We will not take decisions the way we take decisions. Wir werden auch Entscheidungen anders. If we really believe that one third of us is wenn Christ alone. Wir müssen glauben, dass ein Drittel von uns Christus ist. Praise the Lord. Halleluja. He said, I will dwell in them and walk in them. And I will be their God and they shall be my people. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Aber to help us to read verse 16. 16. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. You know, that's your body. That is why no sicknesses and diseases can live. That can come there and live there. Keine Krankheit kann dort leben. If you really believe, if you are aware that your body is the temple, dass dein Körper der Tempel Gottes ist. And that body does not belong to you again. It belongs to God himself. Gehört nicht mehr dir, sondern Gott. He belongs to Christ himself. Jesus Christus. And he knows how to take care of his own. Und weiß, wie auf sein Eigentum, wie auf seinen Besitz. You know we know how to take care of our handy because it's so expensive. Wir wissen, wie wir auf unser Handy aufpassen, weil es teuer ist. We don't keep it, we have somebody will steal it. Wir werden es nicht irgendwo liegen lassen, damit es irgendwo, wo es gefährlich ist, wo es geklaut werden könnte. You see, we take care of our handies. Wir passen so darauf much. Auf. We are greater than handy. Aber wir sind mehr wert als ein Handy. And God can take care of us. Und Gott kann auf uns abgeben. It's all property. Your body is now his own property. Dein Körper ist jetzt sein Besitz. It's no longer the old property. Das ist nicht der, mehr der alte Besitz. In the old, before you receive Jesus, bevor du Jesus before you were filled with the Holy Ghost, bevor du die Taufe des Heiligen Geistes you said your body was yours. Hat dein Körper dir gehört. But now, aber jetzt, you better be careful of what you do with Christ's property. Pass auf, was du mit dem Besitz von Christus machst. And that's why you cannot take Christ's property and go and sleep with any man. Deswegen kannst du nicht den Besitz von Christus nehmen und mit irgendjemandem schlafen. You see, having boyfriend, having girlfriend. Eine Freundin zu haben. It doesn't belong to you any longer. Dieser Körper gehört dir nicht. Before you sleep with any man, first of all, pray and say, Father, I want to sleep. I want to use your property. Und frag Gott, ich will deinen Besitz benutzen. And see if you can use that property. Und dann schau mal, ob du Satan wants you to use it. Diesen Besitz einfach so nehmen kannst, ohne weiteres. Praise the Lord. Halleluja. Then is in verse 17 it says, wherefore come out from among them. Come out from among them. Darum geht hinaus von ihnen. You see, where are you? Wo bist du? Where are you still living? Wo lebst du noch? Who are your friends? Wer sind deine Freunde? Who do you take decision from? Von wem nimmst du Ratschläge? Who do you take advice from? Wer gibt dir Ratschläge? Who tell you what to do? Wer sagt dir, was du zu tun hast? Who do you value is what? Wessen Meinung schätzt du? Wherefore come out from among them and be separate, said the Lord. Darum geht hinaus separate von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. I touch not the unclean thing, and I will receive you. Und ich will euch aufnehmen. Halleluja. And will be a father unto you. Verse 18. 18. And will be a father unto you. Und ich will euch ein Vater sein. You know, he said, you should come out of there. Ihr sollt von ihnen rausgehen. Then I will receive you. Dann werde ich euch empfangen. You know, some of us have started, but we have not arrived. Viele von uns haben angefangen, aber sind noch nicht angekommen. He said, come out of there. Komm mal raus. I will receive you. Und ich werde euch empfangen. Verse 18, will be a father unto you. Und will euch ein Vater sein. I will be a father unto you. Ich will ein Vater sein für euch. And you shall be my sons and daughters. Und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Said the Lord Almighty. Spricht der Herr der Allmächtige. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. In whatever relationship you are in, in jeglicher check it. Beziehung, wie du bist, untersuche diese Beziehung. Prove it. Prüfe diese Beziehung. You see, try it. Versuche sie. Check it if it is of prüfe Christ. Sie, ob sie von Christus ist. In 1 John 4. Let us 1. Johannes 4. 1 John 4. Amina, you let us to read verse 1, yeah. 1 John 4. 1 Johannes 4, Vers 1. Meine Lieben, glaubt nicht jedem, der behauptet, dass er Gottes Geist hat. Prüft vielmehr genau, ob er wirklich von Gottes Geist erfüllt ist. Es hat in dieser Welt schon viele falsche Propheten gegeben. Praise the Lord. Halleluja. He said, beloved, believe not every spirit. Glaubt nicht jedem Geist. Don't believe every spirit. Glaubt nicht jedem Geist. It might come with beautiful words. Vielleicht kommt dieser Geist mit einer schönen Stimme, mit schönen Worten. Come with so nice words. Mit so schönen Worten. Just like he came through Peter. Genauso wie es zu Petrus. Yeah, we read. Wie Petrus gesprochen hat. Erinnert euch, was wir eben gelesen haben. That he said, Jesus, you will not die. Als er gesagt hat, Jesus, du wirst nicht sterben. You know, the spirit comes beautifully. Dieser Geist kommt auf eine schöne this Weise. With beautiful words. Mit schönen Worten. With the love of this world. Mit der Liebe dieser Welt. Tell Jesus, I love you. Jesus zu sagen, dass du ihn liebst. The love of death. Die Liebe des He said, we are not to love like Cain and Abel. Wir sollen nicht lieben wie Cain und Abel. Don't love like Cain and Abel. Liebe nicht wie Cain und Abel. The love of this world is death. Die Liebe dieser Welt ist Tod und Zerstörung. It's coming from Satan. Sie kommt vom Teufel. It's only the love of Christ. Die Liebe von Jesus Christus, das ist die wahrhaftige Liebe. He said, try the spirit. Prüf für den Geist. Because many false prophets are gone out into the world. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. There are so many, so many viele, false prophets. Viele falsche Propheten. They pursue money. Sind hinter Geld her. They pursue people. Sind hinter Menschen they her. They seek things. Sie suchen nach Dingen. And not Christ. Aber nicht nach Christus. For them, it's not about Christ. Für sie, ihnen geht es nicht um Jesus. It's hard to make it here on earth. Ihnen geht es darum, wie sie sich hier einen großen Namen machen. For me, I have already made it. Ich habe es schon geschafft. Because I have Christ. Weil ich Jesus Christus habe. My Christ is I have already made it. Ich bin da schon. You know, they are trying to make it. Sie versuchen, etwas aus sich zu machen. But I have already done. Praise the Lord. Halleluja. He said, try the spirit. Prüfe die Geister. The spirit that speaks through people. Der Geist, der durch Menschen zu dir spricht. The spirit that is speaking der through Geist, you yourself. Der durch dich selbst spricht. Only two power control everything. Die nur zwei Mächte kontrollieren Christ die Welt. Christus oder der Teufel. And it is not about religion. Es geht nicht um Religion. Satan don't really need religion in order to go through. Der Teufel braucht keine Religion, um dich zu nutzen. I don't have a religion. Ich habe keine Religion. Praise the Lord. Halleluja. I don't have religion. Ich habe keine Religion. All I have is Christ. Alles, was ich habe, ist Jesus Christus. Christ's kingdom is not religion. Das Königreich von Jesus Christus ist keine Religion. Jesus did not have a religion. Jesus hatte keine Religion. He is a son of God. Er ist der Sohn Gottes. God is his father. Gott ist sein Vater. To be a son of God is not a religion. Ein Sohn Gottes zu sein, you know, ist nicht Religion. To be a son of God. Ein Sohn Gottes zu sein, is that a religion? Das ist Religion. To be a son of your father or your mother, is that a religion? Der Sohn deiner Eltern zu sein, ist das Religion? It's not a religion. Das ist nicht Religion. They are your parents. That's not a religion. Das ist nicht Religion. So also for God to be your father is not Gott a religion. Dein Vater, das ist nicht Religion. You know, to have a spirit is not a religion. Ein Geist zu haben, ist nicht is Religion. That a religion to have spirit to a body? Geist, Körper und Seele zu haben, ist das eine Religion? You know, there are people without religion today. Es gibt Menschen, die keine Religion haben. Don't they have spirit, soul and body? Heißt das, dass diese Menschen dann nicht aus Geist, Körper und Seele bestehen? You know, to have spirit, soul and body is not a religion. Geist, Körper und Seele zu haben, ist nicht Religion. And for your spirit to be changed is not a religion. Damit dein Geist verändert wird, ist auch nicht Religion. You see, to have a spirit living inside of you, dass ein Geist in dir lebt, is not a religion. Ist nicht Religion. Because everybody have a spirit. Denn jeder hat einen Geist. To be born into this world, is it a religion? Auf diese Welt geboren zu sein, ist das Religion? Is it a religion? Ist es Religion, to be born into this in diese Welt geboren zu sein? And to be born into Christ's kingdom. Und in das he said, we are born again. Wir sind wiedergeboren. First Peter, let's go to First Peter. 1. Petrus. First Peter 1. 1. Petrus 1. To be born of God is not a religion. Aus Gott geboren zu sein ist nicht Religion. To be born into this world. Diese Welt geboren zu sein. That your father, you have a father, you have a mother. Vater, it's not a religion. Ist nicht Religion. It's born again. Born again is not a religion. Wiedergeboren zu sein ist keine it's Religion. It's just a change in the spirit. Es ist eine Veränderung im Geist. That Jesus is now in you. Dass Jesus jetzt in dir ist. He's now in your spirit. Er ist in deinem Geist. Vers 23. It's a being born again, not of corruptible seed. 1. Petrus 1, Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. We are being born again. Wir sind wiedergeboren. Not of corruptible seed. A seed that never corrupt. Ein that never unvergänglicher Samen, der nicht, der niemals vergeht. By the word of God, which liveth and abideth forever. Durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. To be born into the kingdom of God is not a religion. In das Königreich Gottes geboren zu sein, ist keine Religion. So also to be born into this world is not a religion. Ja, das ist auch keine, that your parents diese Welt geboren sind. Didn't have you here. Deine Eltern nicht in diese Welt geboren haben. Praise the Lord. Halleluja. There is a warning for us from the Lord. Es gibt eine Warnung für uns, an uns Kinder Gottes. There is a warning from the Lord to us. Es gibt eine Warnung für uns. Especially here in this ministry. God's children. It will help others in the world. But this very one is coming to you and me. Praise the Lord. Halleluja. Es wird auch anderen Leuten helfen, aber dieses Wort ist ein besonderes Wort an diese Gemeinde. He said his children should be very careful. Er hat gesagt, seine Kinder sollen aufpassen. You know the message. Where is your focus? Die Botschaft. Wo liegt dein Fokus? Where is your focus? Wo liegt dein Fokus? Is it Christ or yourself? Christus oder is it Christ or what people are doing to you that are so painful to you? Was Leute dir antun, das ist das, was so wehtut. You know what is so painful to you? What people? So wehtut, what people did? Was Leute getan haben? What they did to you? Was sie dir angetan haben? He said his children should be very careful. Gesagt, wir Kinder Gottes, wir sollen aufpassen. Die Kinder sollen hier aufpassen. In 1 Corinthians 9, let us go and see what Paul said about himself. Paul talked about himself. Paul spricht hier über sich selbst. First Corinthians 9. 1. Korinther 9. 24-27. He said, "Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize." Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt. Praise the Lord. Halleluja. Know ye not that they which run in a race run all, but one receive the prize? You know we are all here. Sind alle hier. We are not going to get the same prize. Wir werden nicht den gleichen Preis empfangen. We are running. Wir rennen alle. Es ist ein Rennen. The Bible calls it a race. Die Bibel ist ein Rennen. So run. Sorry. But one receiveth the prize. So run that you may obtain. Aber nur einer erlangt den Preis. Also lauft, dass ihr diesen, damit ihr diesen Preis erlangen könnt. Along we run. A lot we run, but they will not receive prize. Viele werden laufen, aber keinen Preis empfangen. A lot we run, they will not receive prize. Werden aber keinen Preis empfangen. Is that not so painful? Ist das nicht schmerzhaft? To run and not receive prize. Zu rennen, aber keinen Preis zu empfangen. You know, to have relationship with Christ here. Hier auf Erden. To suffer with Christ. Mit Christus zu leiden. You know, you are choosing Christ today. You are suffering for him. Wenn du dich für Christus entscheidest, du leidest. You know, the time you are spending here. Die Zeit, die you could have been in a place making money. Du könntest doch woanders sein, Geld verdienen, Spaß walking. Haben. You know, celebrating something. Was you know, they go to making name. Making name, genau. You see, there's so the different people go to. Verschiedene Dinge, die du hättest machen können. They go to clubhouses, you see, disco. Feiern. But for Christ's sake, you left all. Um Christus willen hast du alles verlassen. You see all those relationships you left behind. You say, for Christ's sake, is it not painful after running the race? There is no prize. Schmerzhaft, nachdem du gerannt bist, gibt es keinen Preis. The unbeliever will not be surprised. Oh, there's no prize for them. Werden sich nicht wundern, wenn es keinen Preis gibt, aber Kinder Gottes. He said, be careful. Passt auf. It's so painful to suffer for Christ here. Es ist so schmerzhaft für Christus zu leiden. And then at the end. Und am Ende. You are like those that they enjoy here. Die Welt. What they call enjoyment. Genossen haben. Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 25. And every man that strive for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. You know, here today, people labor to have victory. Zum Beispiel hier auf der Welt, die Menschen kämpfen darum, zu gewinnen, um den Sieg. You know, when people are running, they run. Leute rennen. You know, sport today, they make sport, different sport. Zum Beispiel and Sport. There is, you know, the Olympics, what they have just finished. Bei Olympischen Spielen zum Beispiel. There is reward. Es gibt eine Belohnung. So also, you go to school. You see, after studying, as there is a reward. Es gibt eine Belohnung. And here he call it a corruptible crown. Hier ist es ein vergänglichen Siegeskranz. He call the natural reward a corruptible crown. Er nennt die natürliche mit einem vergänglichen Siegeskranz. Because it leads you to nowhere. Denn es führt dich nirgendwo hin. The reward of this life leads you to nowhere. Belohnungen dieser Welt führen dich nirgends hin. Only the reward of Christ. Die Belohnung von Jesus Christus. He said, on that day I will tell you, thank you for being there for me. Am letzten Tag werde ich mich bei dir bedanken, danke, dass du für mich da warst. How many of us are sure that will come? Dass wir das erfahren. That we will be with the Lord. Dass wir bei Herrn sein werden am Ende. Be very careful. Seid vorsichtig. But we are incorruptible. Do you see that? Aber ein unvergänglichen. And verse 26. I therefore, so run as not as uncertainly. So fight I, not as one that beateth the air. But I keep under my body. Praise the Lord. Hallelujah. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. He said, I have to be careful that after preaching to all, I myself cannot go in. Ich muss aufpassen, dass nachdem ich schon predigt habe, bezeugt habe, dass ich nicht selber auf einmal zurückfalle und ich selber nicht in das Königreich schaffe. Be very careful. They say will not be surprised to see themselves in hell. Ungläubige werden sich nicht wundern, dass sie in der Hölle sind. They will not be surprised. Sie werden sich nicht wundern. Here on earth, they are not believing God for anything. Hier auf Erden, sie glauben nicht an Jesus Christus. They are not believing God for anything. Sie glauben Jesus Christus. They fight with their own hands. Sie kämpfen ihren eigenen. It's what they fight for that they carry. Das, was sie it's what they can achieve that they can have. Das, was sie erreichen, das ist auch das, was sie besitzen. But we achieve what Christ achieved. Aber wir empfangen das, was Jesus Christus erreicht. It is not what we fight for that we achieve. We achieve what Christ achieved. Wir besitzen nicht das, wofür wir gekämpft haben. Wir besitzen das, was Jesus Christus uns gegeben hat. They see themselves working for themselves. Sie arbeiten für sich selbst. They are not disappointed if nothing is coming from God to them. Sie sind nicht enttäuscht, they are not surprised. Wenn nichts von Gott kommt. Yeah, they don't know him. Denn sie kennen ihn nicht. But you that know him. You that say you are God's children. Der sagt, dass du ein Kind bist. A lot of disappointment is waiting. If you keep on, if you do not allow your focus to be Christ alone. Wenn dein Fokus nicht auf Christus allein liegt. You know what Jesus said? He said, the kingdom of heaven suffer violence. And violence take it by force. Das König, dem Königreich Gottes wird Gewalt angetan und die Gewalt reißt es an. He suffer violence. Gewalt. Because it is with violence you have to take Weil du mit Gewalt diesen Kampf kämpfen musst. We believe with violence today. Wir glauben mit Gewalt. Because everything in the natural will be telling Alles you the word of God is a lie. Sagen, dass Gottes Wort eine Lüge ist. Praise the Lord. Hallelujah. You see, the pain in your body will be speaking to you. I am still there, though you are praying. Ich bin immer noch da, auch wenn du schon gebetet hast. You are praying that I leave, but I'm still there. Will be speaking to you. Dass ich weggehen soll, aber ich bin immer noch da. Und der Schmerz spricht zu dir. Your account will be speaking to you that there is no money. Dein Konto spricht zu dir und sagt, du bist pleite, du hast kein Geld. He said, the kingdom of heaven will suffer violence. You see, with violence you believe that let God be true and the natural liar. Wahrheit spricht und alles andere eine Lüge ist. Praise the Lord. Hallelujah. You know, for God's children, our suffer should not be true. Should not be double. Für uns Kinder Gottes, wir sollten nicht doppelt leiden. God's children, allow your focus to be Christ alone. Lass zu, dass dein Fokus auf Jesus Christus allein. If not, before you know it, bevor man's weiß, you are in the flesh again. Bist du wieder im Fleisch. Our suffering for Christ should be the only suffer we suffer. Wir sollten nur wegen Jesus Christus leiden. You see, for choosing Christ. Weil wir uns für ihn entscheiden. The world today, they hate us. Die Welt hasst uns. Because they hate Jesus. Weil sie Jesus hasst. They don't love Jesus. Sie lieben Jesus nicht. If they do not love Jesus, they will Jesus not love nicht you. Lieben, so you are not surprised that they don't even love you. Wunderst du dich nicht, dass sie dich nicht lieben? That is a no suffering place. Und das ist genug Leid. That on that day you are not able to be with the Lord. Dass du an dem Tag nicht bei Gott sein wirst, nicht bei Jesus sein wirst. You see, on that day is no far. It can be the next minute, it can be the Tag next day. Kann weit weg. Es kann die nächste Sekunde sein, es kann der nächste Tag sein. Once the spirit leaves this body, wenn der Geist diesen Körper verlässt, you go and meet the Lord. Bist du beim Herrn. Face to face. Von Angesicht zu Angesicht. Oh, the Lord come. Oder der Herr kommt. What are you going to say? Was wirst du sagen? Luke 16. Let us go to Luke 16. Lukas 16. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 16. Lukas 16. Oh, verse 19. Verse 19. Yeah, it's very popular. He said, there was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen. And tears seemed every day. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und Leinwand und lebte alle Tage herrlich in Freuden. Sam, can you help us to read 20 and 21? You have to be used to this name, Sam. Okay. Vor seiner Tür lag ein kranker Bettler namens Lazarus, der sich nach den Abfällen vom Tisch des Reichen sehnte. Um ihn herum strichen die Hunde und leckten seine Geschöpfe. Schließlich starb der Bettler und wurde von den Engeln zu Abraham getragen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Thank you. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sore. These are two people. Das sind zwei Leute. A desire to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dog came and licked his soil. Verse 22. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. And the rich man also died and was buried. Both died. Beide sind gestorben. So no, it's not, you know. there's going to be a change. Es wird eine Veränderung geben. And he lifted up his eyes, seeing a torment, being in torment, and seeth Abraham afar off. And Lazarus in his bosom. Lazarus was not in his bosom, was not in Abraham's bosom because he was poor. Lazarus war nicht in Abrahams Schoß, weil arm war. You know that. He was not there because he was poor. Because people will want to see him because he was poor. Halt arm und deswegen hat ist er in den Himmel gekommen, weil Gott dann gnädig war, weil so viel gelitten hat hier auf Erden, deswegen sollte dann im Himmel wird ihm etwas Gutes widerfahren. Aber das ist nicht der Grund, weshalb er da war. To be rich and poor is natural. Arm oder reich zu sein, das ist natürlich. God is not, that's not what God says. That's not what qualifies you. To make heaven. Was dich qualifiziert, in den Himmel zu kommen oder nicht. It is, what did you do with Christ? Was hast du mit Jesus Christus gemacht? He's here, your Lord and your Savior. Er ist dein Herr und dein Retter. It's not because he was poor. Nicht weil er arm war, war er im Himmel. And it was not because the rich man was rich. That was why he did not make heaven. Und genauso war auch nicht der reiche Mann in der Hölle, weil er reich war. God wants you to be rich, to know him and be rich. Gott möchte, dass du ihn kennst und reich bist. He gave wealth to Solomon. Er hat König Salomon Reichtum gegeben. He gave wealth to Abraham. Er hat Abraham Reichtum gegeben. He gave David reichtum. They were not poor at all. He said Abraham was very, very rich. Aber er war reich im Besitz. Praise the Lord. Halleluja. You don't follow God. You don't have Jesus and be poor. Du hast nicht Jesus und bist arm. It's unmöglich. It's impossible. It's unmöglich. Because all words belong to him. He is the creator of everything. Er ist der Herr über allem. Selbst den Teufel hat er als Engel erschaffen. He created Lucifer. Er hat Lucifer, den Engel, erschaffen. But man made Satan. Aber der Mensch hat den Teufel zum Teufel gemacht. Praise the Lord. Halleluja. It is not because this man was rich. That is why he could not make heaven. Nicht weil er reich war, hat er es nicht in den Himmel geschafft. It is who is your God. Und wer ist dein Gott? Is it your money or Christ? Ist dein Geld oder Christus? He said you cannot serve God and Mammon. Du kannst nicht den Mammon dienen. The two cannot go together. Beides you are either of Christ or of entweder gehörst du zu Jesus Mammon. Oder zu Mammon. Don't be afraid to be rich. Hab keine Angst, reich zu sein. If Christ is your number one, wenn Christus dein Nummer eins ist, your wealth will bow down before you. Wird dein Reichtum vor dir niederknien. But if Christ is not number one for you, Christus nicht dein Nummer you will bow down for your wealth. Vor deinem Reichtum your wealth will control your life. Dein Reichtum wird dich kontrollieren und überherrschen. Praise the Lord. Halleluja. In the name of Jesus, everything must bow in your way. Jesus wealth. Christus muss alles knien, auch dein Reichtum. They are all under your foot. They cannot control you. Es kann dich nicht kontrollieren. Because the head is Christ. Weil der Kopf Jesus Christus ist. Every other thing, all other things, listen to him. Gehorcht they hear his voice. Alles gehorcht seiner Stimme. Before my Messi and myself, we prayed. When was that? Yeah, day before yesterday or so. You know, we talked about the bells, how they hear God's voice. Jetzt war gestern im Auto. Okay. How they hear the voice of God and just obey God. Ich habe gestern mit meiner Tochter gesprochen und über die Vögel gesprochen, wie die Vögel Gott einfach gehorchen, die Gottes Stimme hören und einfach das tun, was Gott ihnen sagt. You know, we are just seeing the birds flying. We say, how birds listen. They hear the voice of God and obey God. You know, Elisha, he sent raven to bring food to Elisha. Zum Beispiel dem Propheten Elia. Der Herr hat ihn mit Fleisch und Essen versorgt und das über Vögel. Raben haben dieses Fleisch zu ihm gebracht und es wieder abgeholt und es wieder am nächsten Tag zu ihm gebracht. You know the Ark of Noah. Oder die Asche Noah. You see, he also sent birds to go and check if the water has come down. Er hat sogar einen Vogel herausgeschickt, damit dieser Vogel guckt, ob es irgendwo schon Land gibt, irgendwo einen Ort gibt, wo dieser Vogel sich niederlassen kann. You know, man that believes they are greater than birds. Aber der Mensch, der glaubt, they cannot hear the voice of God. Als ein Tier kann der Stimme Gottes nicht gehorchen, geschweige denn sie hören. They hear the voice of flesh. Immer nur auf die Stimme vom Fleisch. Das, was sie sehen, das kontrolliert and never the voice of God. Die Stimme Gottes kontrolliert. They don't know how to hear from God. Sie wissen nicht, wie man they don't know how to have communication with Christ. Wie mit Christus kommuniziert. Oh, the donkey, thank you. The donkey. Oder der Esel. That listen, you see that. Oh, daddy, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Animal can hear. But man, that said they are greater than animal, cannot hear. Der sagt, je größer ist als ein Tier, kann die Stimme Gottes hören. They listen to the voice of their flesh. Their body is speaking to them. Der Mensch hört auf die Stimme seines Fleisches. Er hört auf die Stimme seines Fleisches. Er hört auf die Stimme des Natürlichen. Das Natürliche ist immer ihr Fokus. Vers 25. 25. Of Luke 16. Lukas 16, 25. And Abraham. Look at, oh no, last, let me see. Let's read from 23 now. I have something to say. And he heard, he lifted up his eyes. This man, the rich man, was in hell. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, dieser Mann war im Totenreich. You know, you can see hell. Du kannst in der Hölle sehen. That's what is so painful. Das ist so schmerzhaft. You will see your mother or your father that are not God's children in hell. Ihr werdet Eltern, that's why it's so terrible. Geschwister, Freunde in der Hölle sehen. You know what life is. Wisst ihr, was das Leben ist? It's like the body is like clothes. Der Körper ist wie ein Handschuh. You know the gloves, the handshoe. You know when you put it in your hand. Wenn du deine Finger in Handschuhe steckst. You are here on earth. The body you are wearing it in your body. In your, you know your hand is still your hand even when you remove the handshoe. Praise the Lord. Hallelujah. Your hand is still your hand even when you remove your handshoe. Deine Hand ist immer noch. Deine Hand, selbst wenn du deine Handschuhe ausziehst. Please leave it. We'll take it later. Praise the Lord. Hallelujah. You see, your hand is still your hand, even when you remove your handschuhe. Immer noch deine Hand, auch wenn du deinen Handschuh wegmachst. So also, once your spirit and your soul leave this body. Genauso wie wenn dein Geist und deine Seele diesen Körper verlassen. Your body is still your body. Ist dein Körper immer noch you dein still Körper? Have eyes. Du hast immer noch Augen. You still have nose. Du hast immer noch einen you, still, you still have mouth. Du hast immer noch einen Mund. You still have finger. Du hast immer noch Finger. You are here. You still have everything, just alles. Like gloves. Wie dieser Handschuh. Die Form deiner Finger ist ja immer noch gleich, auch wenn du den Handschuh ausgezogen hast. Du hast ja nicht auf einmal dann nur noch drei Finger. Wo du vorher fünf hattest. You still see, you still have everything. And in hell, you see everything. It's not like, you know, when people they say, when after death, you don't even know where you are going. You know. Deswegen kann Leute sagen, nach dem Tod ist ja eh egal, was passiert, weil man wird ja eh nichts merken. Aber doch, du wirst alles. Jesus is telling us that Jesus we will know. Uns, wir werden alles erkennen und sehen. The story of Lazarus and the rich man. Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann. Praise the Lord. Halleluja. Vers 23 again. 23. And he lift up his eyes. You know, he is now in hell, but he can see. Er ist jetzt in der Hölle, but his eyes is still there. Aber er kann sehen, seine Augen sind da. Being in torment. And seeth Abraham far off, and Lazarus in his bosom. Verse 24. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. Have mercy on me. And send Lazarus that he may dip his tip of his finger. Lazarus still has finger. Lazarus hat immer noch Finger. Und der reiche Mann hat immer noch eine Zunge. Everything is still complete. Alles ist immer noch komplett. The handshoe might be off. Der Handschuh ist vielleicht weg. But everything aber die Hand ist immer noch die Hand. You still know your father, you still know du musst your immer noch friend. Leute erkennen. And that's why, before it's too late, preach to them. Bevor es zu spät ist, predige zu den Menschen. You should tell them that there is hell, dass es eine Hölle gibt und dass es einen Himmel gibt. Praise the Lord. Halleluja. Because you will not love to see them in hell. Du wirst es nicht lieben, sie in der Hölle zu sehen. And cool. My tongue. You see, there is still tongue. Wird auch immer he said, come and cool my tongue, because this fire is too much. There is still tongue. Feuer ist einfach zu viel. For I am tormented in this flame. Everything is complete. Ich leide in diesen Flammen. The difference is the fire. And Abraham said, my son, remember that thou in your lifetime received the good thing. You receive the good thing. What do you call good? Abraham sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. You see, what the world today can go. Das, was die Welt heute gut nennt. You have received what the world can go. Du hast deinen Lohn empfangen. And Lazarus received what the world call evil. Und Lazarus hat das Böse empfangen, das, was die Welt böse nennt. Sam, can you help us to read verse 25? Doch Abraham sagte zu ihm, Sohn, erinnere dich, dass du in deinem Leben alles hattest, was du wolltest, während Lazarus nichts hatte. So wird er jetzt hier getröstet und du leidest. The rich man received good things and Lazarus evil things. Der Reichmann hat Gutes empfangen. Der Reichmann hat Gutes hier auf der Welt empfangen und der Arme Böses. Remember, the rich man have lived his life for himself. Der reiche Mann hat für sich selbst gelebt, nicht für Jesus Christus. He lived his life for himself and not for Christ. Nicht für Christus. But Lazarus, aber though he was poor, wenn er arm war, but he lived for Christ. Hat für Jesus gelebt. What shall it profit him if he gained the whole world? Was bringt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Lazarus suffered for Christ. Lazarus hat für Christus. He chose Christ. Hat sich für Christus entschieden. No matter what. Egal was. He left her and left everything. Er hat alles zurückgelassen. Just like Mark 10 we read, you see. Wie Peter said, we have left all. Markus 10 gelesen haben, wo Petrus gesagt hat, wir haben alles. Have left all. Wir haben alles verlassen. You know, you can just leave all and not even enjoy anything here on earth. Du kannst alles zurücklassen und nichts hier auf dieser Welt. It doesn't matter. Ist egal. How many years are you going to spend here? Wie viele Jahre wirst du hier sein? Maybe 150. Vielleicht 150. The day with the Lord is forever, ist für immer. Everlasting. Ist ewig. Compared it to. Vergleiche diese Zeitspanne. Oh, Daddy. If people understand it, wenn sie das verstehen, they will repent. Wenn sie Buße tun. Imagine how many things you have left. Denk an die Sachen nach, die du zurückgelassen hast. How many things? Wie viele Dinge? How will it be on that day? Wie ist es dann, if you are not with the Lord, wenn du nicht vom Herrn bist, so painful. Es ist schmerzhaft. I thank God for Lazarus. Ich danke Gott für Lazarus. That he was still able to be with the Lord. Festgehalten hat, dass er noch beim Herrn war. He received evil here on earth. Er hat ihm das Böses hier wieder. Does not mean he will not be able to make to be with the Lord. Aber dennoch ist er beim Herrn. You know what we call little sin? Was wir kleine Sünden nennen. We don't call it sin, we call it what people did to me. Wir nennen es nicht Sünde, wir nennen es das, was Leute mir angetan haben. You see, what you did to me, was du mir angetan what is so painful to me, was mir wehtut, what they are doing to me, was sie mir antun, fighting one another. Einander bekämpfen. Because of that, you know, when we fight one another, deswegen kämpfen wir einander. We keep malice with one another. Wir ignorieren uns. We are not, we are not. Daddy. Look at what the Lord said in 1 Corinthians 6. Let us quickly go there. 1 Corinthians 6. 1 Corinthians 6. Verse 1. He said, yes, any of you having a matter against another, go to law before the unjust and not before the saint? Do ye not know that the saint shall judge the world? And if the world shall be judged by you, the saint is not Mother Teresa. Die Heilige ist nicht Mutter Teresa. He is not the Catholic priest. Das ist die katholische Kirche, katholische Priester. The priest, the saint in the Bible, die Heiligen, is those that believe in Christ. Sind die, die an Jesus Christus glauben. Those that have relationship with Jesus. Die eine Beziehung haben mit Jesus. That allow Jesus to be their Lord and their Savior. Dass Jesus Christus ihr Herr und Retter ist. And not those that see Heiligen, Mary as aber their nicht God. Die Menschen, die Maria als ihren Gott sehen. You see, Mary is their God. Oder ihre Werke als ihren Gott sehen. They go through Mary. Sie gehen durch Maria. Plus Jesus. It's not Jesus alone. That's what they say. Sie sagen Maria plus Jesus, aber nicht Jesus allein. Mary is like you and me. Maria ist so wie du und ich. It's natural. Sie ist natürlich. It's only Christ that is spirit. Oh, Jesus Christus, er ist Geist. He is God. Er ist Gott. And not man. Und nicht Mensch. Praise the Lord. Halleluja. Mary is just man. Maria ist ein Mensch. He was not even born again. Sie war nicht wiedergeboren. He was favored. Sie war begünstigt. We are more favored today. Wir sind begünstigter. Why? We have Christ. Weil wir Jesus Christus haben. He said, we are going. Let us read it further. Look at it. He said, do you not know that the saints shall judge the world? You are the one going to judge the world. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Ihr seid die Heiligen, ihr werdet die Welt richten. If we cannot tolerate one another, that we call one in Christ. Wenn wir unsere Familie in Christus nicht tolerieren. You know, we separate things. Wir trennen Dinge voneinander. You see, once it comes to something, we are one. When it comes to some others, you have to tell me before I know. Before bei einigen Dingen sind wir eins, bei anderen sind wir nicht eins. We are not one, you see. I have to say it. I have to. You know, you're anywhere your brother is, you are the one there. If your brother is speaking, you are the one speaking. You don't separate yourself from your brothers and sisters. He said, be one. That's what Jesus, you know, that was what was all he was after before he left. Be one, be there for one another. The husband and wife, they are one. So also in our relationship, we are one. Sam, can you help us to read verse 2? Wisst ihr denn nicht, dass wir eines Tages die Welt richten werden? Und wenn ihr die Welt richten werdet, meint ihr dann nicht, solche Kleinigkeiten unter euch klären zu können? The little thing provokes that days upon days. Kleinigkeiten. We are like strangers to one another. Wir benehmen uns wie Fremde. It's terrible. Das ist schrecklich. The flesh, how the flesh still win in our life. Wie das Fleisch immer noch gewinnt in unserem Leben. What do you how can you see the unsaved then? If you are still like that, what about yourself? You blame them for killing people. Wie kannst du dann über die Ungläubigen richten über ihre Taten, aber selbst so sein, wie du bist? And when you that is sitting under the direction of the Holy Ghost, upon the whole head of you, God, look at you, just look at you. Ein Drittel von dir ist Gott. You refuse to unter der Leitung vom allmächtigen Gott lebst du, aber dennoch weigerst du dich, dieser Stimme zu gehorchen. You refuse to see him. Du weigerst dich, ihn allein your zu sehen. Dein Fokus liegt nicht auf your Christus. Focus is what dein Fokus liegt me. Auf dem, was what man dir angetan hat. Das, was he did not tell me before ich sollte dir sagen oder nicht sagen, terrible. Aber das ist schrecklich. Deliverance. You know, let me quickly come here. My husband and myself. Mein Ehemann und ich. Where my mother is living in Nigeria. Dort, wo meine Mutter lebt, Nigeria. We bought the house. Wir haben das Haus gekauft. And everything is happening there. Und alles, was so passiert. They never let us know. Ich weiß nicht, was da passiert. And sometimes I will hear from my sister, my junior sister, that I did not buy the house. Kleinen Schwester Dinge über das Haus. But we have never measured, never be angry that why did they not tell me before they tell my sister? Ich war niemals wütend darauf, dass man mir Dinge vorenthalten hat und es aber meiner kleinen Schwester gesagt hat. Why? Because that is not my focus. Weil darauf mein Fokus. My focus is Christ and not things. Mein Fokus ist Christus, nicht auf Dingen. Who understand? Praise the Lord. Halleluja. You know, Jesus said we have to seek for the meal that perishes. Jesus sagt, wir sollen nach dem unvergänglichen Samen suchen. We seek the meal that perished all the time. Die unvergängliche Speise. Wir suchen immer nach der vergänglichen Speise. And that meat brings problem between us. Und dieses Fleisch bringt bringt Probleme zwischen uns. Daddy. Verse 3. Know ye not that you shall judge angels. Sam, help us to read verse 3, Schatz. Ist euch nicht bewusst, dass wir Engel richten werden? Da solltet ihr doch in der Lage sein, gewöhnliche Streitigkeiten hier auf der Erde beizulegen. Somebody that is going to judge angels. Jemand, der über Engel richten wird. He's so bitter. Ist bitter. With somebody, with Christ. Jemand, der Christus in sich trägt. You're so angry with somebody with jemand, Christ. With your brothers and sisters in Christ. Always pointing finger. Man zeigt immer auf Finger. Who did this? Who said this? Who said this? Who is doing that? Wer was macht und wer was nicht macht. Instead of saying thank you for being there for me. Ich hätte zu sagen, danke, dass du da bist für mich. We want to claim rights. Wir wollen unser Recht. We want to say we are in control. Wir wollen sagen, you better allow Christ to be in control. And not you. You are not in control without Christ. You know how you know you are not in control. It's like playing. Wie ein Flugzeug zum Beispiel. If you are in plane, plane is the one in control, not you. Wenn du in einem Flugzeug sitzt, das Flugzeug, das ist unter Kontrolle. Ist, das Flugzeug fliegt und nicht du selbst. If you know that you are not the one that is flying, come out of the plane. Wenn du sehen willst, ob du wirklich die Person bist, die fliegt, dann steig aus dem Flugzeug aus und schau, ob du immer noch fliegen kannst. And that's how Christ is for us. Und so ist Jesus Christus für uns. Our focus should be him. Unser Fokus sollte er sein. He is the one. Erstjenige, doing things, der Dinge tut, directing our life, der unser Leben leitet. That we should see and not the flesh, the flesh, the flesh. Nicht immer das Fleisch, das Fleisch, das Fleisch. People cannot speak on your behalf. Leute können nicht für dich sprechen. Because they don't know how you are going to react. Weil sie wissen nicht, wie du reagieren wirst. That's not Christ. Das ist nicht Christus. They don't know how you are going to, maybe you don't explode and start fighting people. Vielleicht explodierst du und wirst einfach anfangen, Leute... And condemn me, and blame me, and... beschuldigen. And you did not let me know. Why don't you know? Why am I the one to say it to him? And not you. Sagen, nicht du. In one side we say we are one. Auf einer Seite sagen wir, wir sind eins. Are we one or not? Sind wir wirklich eins, ja oder nein? They never report anything to us. My family. Meine Familie, sie berichtet uns nichts darüber. Meine natürliche Familie. You see, we hear from there, from and we don't even we are not even angry. Wir sind nicht wütend. All I just was okay, just thank God for everything. Because it's not about things. Das geht nicht um Dinge. My focus is not, our focus is not there. Unser Fokus liegt nicht darauf. I am the firstborn of my mother. Ich bin die älteste. You see, before anything happened there, anything that happened there, they're supposed to let me know. Normalerweise sometimes I don't even know. Sometimes after years, I don't know. I just say, hey. Full stop. Manchmal erfahre ich Dinge, manchmal erfahre ich Dinge erst nach Jahren. You know, John 6 said, Johannes, we have to save the meal that perishes. Und nach der unvergänglichen Speise. The question is, where is your focus? Frage ist, wo ist dein Fokus? Is it in you or in your things or people? You are Christ. Oder auf Christus. A lot of things we want to take your attention. Viele Dinge wollen unsere Aufmerksamkeit. You see, distract you. Ablenken. Satan is so pleased when you are not fighting your brothers and sisters. Wenn du deine Geschwister when you are angry because they did not tell you something. Weil sie dir etwas nicht gesagt haben. But it's not coming from the right place. Where you believe it should come from. Dort, von wo es kommt. He's so happy and so pleased. That you are now fighting because of it. You are angry because of it. You say bravo. Thank you, my son. You are now for me today. Danke, mein Sohn. Danke, mein Sohn. If we are going to judge the angels, oh, the angels God teaches. He said, now you know that we shall judge angels. Yeah. How much more things have happened to this life? Things that pertain to this life. You can't, your focus is not in Christ. How are you going to judge the angels? It's only Christ that can judge the angels. Then nur Christus kann die Engel richten. Before people speak to you, they have to be praying and praying. Bevor Leute zu dir sprechen, müsst ihr erstmal beten und beten und beten. So that there will be no fight. Damit es keinen Kampf gibt. That is evil. Das ist böse. When are you going to mature? Wann wirst du reifen? When are you going to grow in the Lord? Wann wirst du wachsen? When are people going to say, ah, no problem? Wann wirst du what I can say at your back, I say it in your front. What I say to your front. Was ich hinter deinem Rücken sagen kann, kann ich auch vor dir sagen. And say, well, when we see here, you will know. It's my brother in Christ. Meine no problem. Er ist mein Bruder, ist kein Problem für ihn. They have to fast and pray for aber you. Vorher muss man fasten und beten für dich. Verse 4. Sam, can you help us again? Warum wendet ihr euch also in solchen Fällen an Richter, die in der Gemeinde nichts gelten? Ich sage das, damit ihr euch schämt. Gibt es denn in eurer ganzen Gemeinde niemanden, der weise genug wäre, dass er zwischen euch entscheiden könnte? Hither you have judgment of things pertaining to this life. Set them to judge who are least esteemed in the church. I speak to your shame. Is it so that there is not a wise man among you? No, not one that shall be able to judge between his brethren, brothers and sisters, fighting one another. Geschwister, die einander bekämpfen. The slightest thing, there's problem. Can be you rejoice it together now before you know it. Gemeinsam. Tomorrow you don't even know. If somebody is going to be provoked. That is not Christ. Oder ist nicht Jesus Christus? Let us live the life he gave us. Das Leben führen, was you are delaying yourself. Weg. You will be so surprised when the victory is not coming out. Wundern, wenn Sieg nicht, don't be surprised. Sich nicht wundere dich nicht. You see, don't be surprised. Wundere because nicht. You one step forward. Three steps backwards. You know, I believe God. Before you know it, I'm revising. There's something, there's anger, there's fighting, there's quarreling. Three steps backwards. Where envy and strife is, there is every evil work. Dort, wo Neid und Streit ist, dort ist jedes böse Werk. Where there is fighting and quarreling, there is always poverty. Da gibt's immer Armut. Every evil work, part of it is poverty. Teil davon ist auch Armut. Part of it is sicknesses and diseases. It's depression. His your need will never be met. Das deine das was and Satan is winning. Das was du brauchst wird niemals da sein, weil der you Teufel see, Satan is always der winning. Teufel gewinnt ständig. You know when I speak in tongues, the devil is confused. The deliverance is followed. The devil has to be confused and not rejoicing before you are delivered. Who understand? Wenn du in fremden Zungen bist, ist der Teufel verwirrt. What makes Satan to rejoice can never, you can never see the victory. Aber wenn it can be so close that you are not dead. Tust, die dem Teufel einleuchtend sind, die dem Teufel sogar gefallen, dann wird es keine Erlösung geben. It's what makes Satan sad. Sondern das, was ihn verflüchten bringt. Was ihn zum Flüchten bringt. That bring victory. Das bringt sie. Praise the Lord. Hallelujah. Never cease, he said. My brother goeth to law with brother, and that before the unbelievers. Some are not even, for us to be angry at all is not of Christ. Talkless of, some even go to the extent of the complaint of the unbelievers. Weißt du, es gehen sogar so weit, dass sie sich schon bei Ungläubigen Beschweren. How is you? If you are not complaining to the unbeliever don't know that there's a problem between you and your sister. Und manchmal brauchst du dich dann nicht mal. You don't even know need to tell them. Beschweren. When they don't talk to you, don't like it. Manchmal brauchst du dich dann schon beschweren oder etwas sagen, weil man sieht schon, es ist ungläubig sehen, dass da ein Problem ist zwischen euch. You see, glasklar. Before you know, they can see it. Sie können es sehen. You are bringing your problem before them. Denn du bringst dein Problem auf den Tisch. No, you did not say it, but your action is gesagt, telling that there is a problem between you. Das zeigt schon, dass da etwas nicht stimmt. Praise the Lord. Halleluja. That is not Christ. Aber das ist nicht Jesus Christus. We have to live the old life. Wir sollten das alte Leben zu you see, the old life is dead, it's full of death, destruction. Voll von Tod und Zerstörung. The old life is full of, it's a loser. Ist ein Verlierer. Somebody that is still living that life. Jemand, der dieses Leben immer noch führt, will always be a loser. Wird immer ein Verlierer bleiben. You better allow it to go. Lass es lieber gehen. Then verse 7. Vers 7. Now, therefore, there is utterly a fault among you because you go to love with one another. Why do ye not rather take wrong? Why don't you rather say I am wrong? The Lord is the vengeance belongs to the Lord. He rewards us. He is the one to reward. It's not pastor that rewards you. I'm not the one that is your rewarder. It's not mother, it's not father, it's not friend. Those who are going to complain to that are your rewarder. The Lord is your rewarder. He said, why do you not rather suffer yourself to be defrauded? Warum könnt ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Why do you not rather take wrong? Warum lasst ihr euch nicht übervorteilen? Jesus said, when somebody slap you on this side, give him the other side. Wenn jemand auf die eine Seite schlägt, gib ihm die andere Seite. He said, if somebody take your coat, give him your others, other things. Your Unterhose. Gib ihm seine Unterhose. You see? Praise the Lord. Hallelujah. Give him whatever. Give him alles. Give him what it is. Gib ihm diese Sachen. Why? Wieso? If it is not Christ, you will not give him. It will tell about you that your focus is in Christ. That you are not depending on man. You are not depending on things. You know Abraham. Abraham refused to take the wealth. He said, I thought that you will not say you make me rich from that king. Can you remember the king? Weil er gesagt hat, ich will nicht, dass du dann rumerzählst, dass du mich reich gemacht hast. My source is God. Meine Quelle ist Gott. My source is Christ. Meine Quelle ist Christus. Not you. Und nicht du. You are telling that person that my reward is coming from the Lord. He is the one that fights for me. I am not the fighter, but Christ. Now, therefore, verse 7. There is not an effort among you, because you go to law one with another. Why do you not rather take wrong? Why do you not rather suffer yourself to be defrauded? Nay, you do wrong and defraud, and that your brethren, It is better for you. For them to steal from you than for you to steal from them. Es ist besser, dass du beklaut wirst, als dass du andere beklaust. He said, if they take your coat, give them others. Wenn sie dir etwas wegnehmen, dann gib ihm was. Because it's better they steal from you than they you steal it from them. Als dass du sie beklaust. You're stealing from them, you are saying they are your source. Dass du sie beklaust, damit sagst du, dass sie deine Quelle sind. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicator, nor idolaters, nor adulterer, nor abusers of themselves with mankind. You know these things. You know somebody will say, "I'm not this. I'm not this." Let's look at it. This one, I'm not this one. If you have violated one, you violate all. Schon gebrochen hast, bist du in allem schuldig. If you have lied, you have fornicated. Hast du auch schon you have hast du auch schon getötet? So you better allow your focus to be Christ. Lass zu, dass dein Fokus auf Christus ist. Let him shine through you. Lass zu, dass er durch dich leuchtet. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Where is your focus? Wo liegt dein Fokus? On Christ or on people Christus or auf on Menschen you? Oder auf dir? Are we really one in Christ? Sind wir wirklich eins in Christus? If we are, why am I angry with my sister because she's saying this or she's saying that about me? Wütend auf meine Geschwister, wenn sie Dinge über mich erzählen. Have we forgotten Christ? Haben wir Jesus Christus vergessen? Wann haben wir Jesus Christus vergessen? Our goal should be Christ alone. Unser Ziel sollte Jesus Christus allein sein. People don't inform me before they say things. Look at the church, the Bible studies. I was not informed before it started. And when I heard it, I praised the Lord. I was never angry. And I'm not angry. I rejoice in the Lord. Why? Because it's, I am not the one that is being preached. Christ is being preached. You know, some pastors will be very angry. Einer Pastor wäre richtig sauer. Don't do anything without me. Nichts ohne meine Anwesenheit. Ohne mein Ja wird nichts funktionieren oder nichts laufen. If the Holy Spirit directs your brothers and sisters to speak for you, don't be angry. Wenn der Heilige Geist deine Geschwister dazu leitet, für euch, für dich zu sprechen, dann seid nicht wütend darauf. We follow the flesh. It's all about flesh. Aber es geht uns um das Fleisch. The other time we learned that if one is being persecuted, we all are being persecuted. Wir haben gelernt, dass wenn einer verfolgt wird, werden alle verfolgt. Then why are we divided? Wieso sind wir dann getrennt? Wieso sind wir dann gespalten? Why should we be one in persecution and one not one in representing one another in whatever we say? Wieso sind wir eins in der Verfolgung, aber nicht eins in dem, was wir sprechen? We pick and choose when. And where we are one. Wir entscheiden, wann wir eins sind und wann nicht. Revelation 3. Let's go to Revelation 3. Offenbarung 3. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Revelation 3 from verse 14. Offenbarung 3, Vers 14. Okay, we'll start from 13. Sam, you help us to read 13, 14, and 15. And 13, 14, and 15. Mm-hmm. Jenny will help us to read 16. And 16. Also 13, 14, and 16? 13, 14, and 15. Achso, okay. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde Laodicea. Das ist die Botschaft dessen, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich weiß alles, was du tust, und du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Praise the Lord. Halleluja. We don't want the Lord to spit us out. Wir wollen nicht vom Herrn ausgespuckt werden. He said, you are not cold, you are not warm. Du bist nicht kalt, du bist aber nicht. Today you are of Christ. Tomorrow there's something morgen offending you. Gibt es etwas, was dich, das ein Anstoß ist für dich? Are you cold or warm? Bist du kalt oder warm? He said, verse 13, he that had an ear, let him hear. The Lord loves repentance. Der Herr liebt Buße. The law of repentance. If you have ears, he's not talking about the natural ear, your spiritual ear. The ear, the eyes, you know, the eyes that this rich man could not see with in hell. There is the eyes inside. It's not about your outside eyes. Because Lord see, but they cannot. They cannot really see. Viele können sehen, aber nicht erkennen. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. And unto the angel of the church of Laodicea, write, this thing said the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know your works, that thou art neither cold nor hot. You're always like this. Double-minded. Before you know it, there's something going on. In the church, everything is going well. Before the, you know, somebody is provoking somebody. Aber außerhalb der Gemeinde herrscht Krieg. Remember, Jesus is the same yesterday. Aber erinnert euch, Jesus ist der gleiche gestern, heute und für immer. You see, if you allow your focus to be in Christ, you will be the same yesterday, today, and forever. Der gleiche sein gestern, heute und für immer. You understand? Praise the Lord. Hallelujah. I know your work, that thou art neither cold nor hot. I would thou were cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will pour thee out of my mouth. He wants us to repent. He said, because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing, and knoweth not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. You know, we see ourselves. Wir sehen uns we selbst. Admire ourselves. Wir bewundern uns selbst. Ich. You better allow it to be Christ. Das ist Christus ist. You better allow it to be Jesus. Das Jesus ist. Me will destroy you. Das ich wird dich zerstören. The greatest enemy to man is self. Der größte Feind ist er selbst. It's you. Du bist der größte Feind. He's not even Satan. Nicht mal der Teufel. He said, my people perish for lack of knowledge. Mein Volk vergeht an Mangel von Erkenntnis. My people perish for allowing flesh to dictate their life. Weil du zulässt, dass das Fleisch ihr Leben kontrolliert. They don't know the lack of knowledge. They don't know God's ways. In Mangel von Erkenntnis, sie kennen Gottes Wege. They don't allow Jesus to be the Alpha and the Omega, the beginning and the end of your life. Gott Alpha und Omega, Anfang und Ende. You are not the beginning and the end of your life. Du bist der Anfang und das Ende deines Lebens. The old life, yeah. Das alte Leben. But the new life, it comes. He said, the thief cometh not but to steal, to kill and to destroy. But I have come to give you a new life, and my own life. The life you now live is the life of Christ. Does not belong to the old. Das neue Leben, was Jesus Christus gegeben hat, er sagt, ich habe dir das Leben gegeben und das in Fülle. Dieses Leben gehört dir nicht. God's children will be so disappointed. Aber viele Kinder Gottes werden enttäuscht. Allah, they are going to viele werden enttäuscht sein. Sie werden versagen. How many are going to bitterlich make heaven? Versagen. How many are going to make heaven? Viele werden es in das Königreich schaffen, das in den Himmel schaffen. In Ark of the Ark of Noah. Ja, Schnur zum Beispiel. How many make heaven? Wie viele Leute only eight people. Geschafft? Only eight out of the whole world. Or eight people. Acht Leute haben es geschafft, in dieses Boot zu kommen, waren geglaubt. If you think of that, it's supposed to make you to say, Father, you are the only one. Allein dieser Gedanke müsste dich auf die Knie zwingen und sagen, Vater, du bist der einzige, du bist die einzige Rettung. Alles andere wird nichts bringen. Noah preached for more than 100 years. Noah hat mehr als 100 Jahre gepredigt. Only 8 people will aber save. Nur 8 Leute haben zugehört und geglaubt. Come on, read it yourself. Oh. So how many are we here? Wie viele sind wir hier? Count it. We are 9 here now. 9 Leute. Das ist schon einer mehr. Ah. But you don't know that it's not about big church. Du erkennst es nicht um eine God does not care about big church. Gott ist egal. What he cares about is Christ. It's Jesus. Jesus. People going to hell. They will go to hell. There is no God taking them to hell. They are the ones that choose hell. Gott wird Menschen nicht in die Hölle schmeißen, sondern sie entscheiden sich selbst für diesen Weg. He will respect whatever decision you take. Und er respektiert deine Entscheidung. Er akzeptiert sie. If you choose to go to hell, he will just even guide you to hell. Sag, okay, nimm diesen Weg, nimm die Route. But if you choose to, aber wenn du dich für Jesus entscheidest, it's wonderful. Es ist wundervoll. Praise the Lord. Halleluja. My daughter is preparing to go. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Somebody is going to go. Verse 18. He said, I counsel thee to buy of me gold. Tried in the fire, that thou mayest be rich and white raiment, that thou mayest say, let your focus be on me. So it's a focus of me, let verse 18 say, let your focus be on me. Ich rate dir, dass dein Fokus auf mir liegt. Stop bringing problems between sisters and sisters. Because of yourself. Zwischen Geschwistern zu bringen. Who is telling you first? Who is not telling you first? Why am I not hearing it first? So hör ich es nicht zuerst. You see, allow it to be Christ. Das, was es Christus ist. Praise the Lord. And that the shame of your nakedness do not appear. Okay. Okay. It's a pleasure. You are welcome. So please, let the Lord direct you. Okay. Okay. Praise the Lord. He said, verse 18, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of their nakedness do not appear, and anoint your eyes with eyes salve, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke. He rebuked those as he loved. He corrected us. Er hat die ermahnt, die er liebt. Er züchtigt die, die er liebt. You know, this, all this is not to condemn us. Das alles ist nicht um uns zu verurteilen. It's because he loves us. Denn weil er uns liebt. He doesn't want us to be destroyed. Er will, dass wir zerstört werden. Deswegen warnt er uns. He so much values us. Er schätzt uns. He knows what things are coming to destroy us. Er weiß, wenn Dinge auf uns zukommen, die uns If he refuses to correct us, he doesn't love us. Wenn er sich weigert, uns zu verbessern, dann liebt er uns nicht. You see, it is not condemnation, it's repentance. Es ist nicht Verurteilung, sondern Buße. He's not saying yourself, you see, I cannot make it. I cannot. No. He's allowed this to drag you more to the Lord and say, Father, it's all about you. I'm so sorry. I'm no longer there. Ich bin nicht mehr da. I know you have given me the Holy ich weiß, dass du den Heiligen Geist gegeben hast, der mich da wegnimmt. Praise the Lord. Halleluja. As many as I love, I rebuke and correct. Be zealous, therefore, and repent. Praise the Lord. Halleluja. Let correction, the Lord correction, brings you to repentance and not to condemnation. Lass zu, dass die Belehrung mich zur Buße führt und nicht in den Tod. Allow it to bring you to repentance and not condemn yourself. You see, I've mistaken. It's wrong again. I'm no longer there again. You see, it's not about that. It's just about you. Allow him to be everything. Dass du dich eben nicht verurteilen sollst und die ganze Zeit darüber nachdenken sollst, was du wieder falsch gemacht hast oder weshalb es wieder um dich geht, sondern dass du einfach Gott danken sollst, dass er... That just allow it to be Father. Thank you for accepting somebody like me. Upon all my going up and down, but you still love me. Thank you, Daddy. Hier und da bin, liebst du mich dennoch. Thank you for the correction. The old life does not belong to me again. It is now about you, Father. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Then he said, "Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him, and I will sup with him, and he with me." Praise the Lord. Hallelujah. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am sit down with my Father in his throne. Praise the Lord. Hallelujah. He that had an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. We are to be, we are not allowed. We are not to allow our sisters, our brothers and sisters to see us unpredictable. Wir sollten nicht zulassen, dass unsere Geschwister unberechenbar. Dass wir für unsere Geschwister unberechenbar sein. Even Satan know that you are not you are unpredictable. Und selbst you say, give him time, he will still come to me. You say, give her time. You see, before you know it, he's already in my side again. Wieder auf meiner Seite. Unberechenbar. Hebrews 1:12. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrews 1:12. And as a vessel shall thou fold them up, and they shall be exchanged, but thou art the same, and thy years shall not fail. You know, the Lord is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Praise the Lord. You see, Hebrew 1:12 and Hebrew 13:8, they are saying the same thing. Both are saying the same thing. That the Lord is the same yesterday, today, and forever. Why are we not the same? Why are we so different? Every day. Nobody knows. You yourself, you don't even know if you are going to be happy tomorrow. If somebody is not going to provoke you. How to be the same? He wants us to be the same. How to be the same? Is allowing Christ to be our focus. If Christ is our focus, we will be the same yesterday, today, and forever. Praise the Lord. Amen. Amen. If our foundation is Christ, the follow-up should be Christ. If our foundation is Christ, the follow-up should be Christ. Our relationship with our brothers and sisters, with one another. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Our relationship with our brothers and sisters should be based on God's kind of love and forgiveness. God's kind of love is Christ Himself. First Corinthians 3:11. Just a little thing then, please. Amen. 1 Corinthians 3. 11. He said, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Christ, which is Jesus Christ. Our foundation should be Christ alone. And our building on it, on this foundation, should be Christ. Do you know that? Jenny will help us to read from 12 to 15. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Holzstück baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, wie es durch Feuer offenbar wird. Welche Art des Werks eines jeden ist, wird das Feuer erfüllen. Praise the Lord. Your relationship with one another, you see, husband and wife, brothers and sisters, friends, they are going to be tried. Your relation, the relationship between Mercy and Jenny is going to be tried. The relationship between Mercy and Amina is going to be tried. It is going to be tried. If it is of Christ or of flesh. Who know that? Before you know it, it's going to be tried. To see if we are really one. You better allow it to be Christ. Only Christ is forever. It's unconditional love. The love that is not being based on you do good for me. It is a guy what you do. We are still one in Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hebrew 1, 10 to 12. Any relationship that is based on flesh is going to fall. It's a matter of time. You know, you can say with your mouth, we are one in Christ. If it is not coming from your heart, the Bible says with the heart, man believes. If it is not coming from the heart, it's a matter of time. It's going to fall. Verse 10 to 12. 1. And thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of your hands. Everything, they are all from him. They shall perish. They are going to perish. Whatever is not based on Christ is going to perish. Any relationship that is not of Christ, you see, because it's going to be tried with fire. We read it in 1 Corinthians, you see. He said it's going to be tried. Can it stand? A lot of things, they are going to come. It's not always bread and butter. So sweet, so sweet, so sweet. When it comes to trying, you see, when it comes to bitter, you cannot stand. Aber wenn es dann bitter wird, kannst du nicht mehr standhaft bleiben. He said, verse 11, they shall perish, but thou remainest, and they all shall wax old as doth a garment. Verse 12, and as a vesture shall thou fold them up, and they shall be changed, but thou art the same, and thy year shall not fail. You are the same. It's only something that is based on Christ that remains. We are going to be together forever. Why the fighting? You better allow Christ to be your focus. Only Christ is forever. That is in 1 Peter 1, 24 and 25. If Christ is your focus, we will not be bothered about who is telling us something or when we are hearing it. We will not be bothered about it. But who is saying it first, who is saying it last? Well, you did not inform me before you say it. The Holy Spirit has informed your sister. Oh, you do not trust the Holy Spirit any longer. you check yourself. Don't you trust the Holy Spirit anymore? What is your relationship all about? Is it not based on the Holy Spirit? Why are we angry? Who did this? Who do this? Who is doing this? You know, it's always one problem after the other because of self. We are not allowing the Holy Spirit to do the job. You know, if anything happens, if you just allow the Holy Spirit to work, things will work out beautifully. If you remind yourself that, Father, thank you. You see, instead of you to be angry and say, Father, thank you. I know your daughter is of you. You have directed her. Thank you, Daddy. That alone covers everything. The devil will be ashamed of himself. And that he has tried, you see, but he failed again. And that is maturity. He wants us to be mature. 1 Corinthians 3. Praise the Lord. 1 Corinthians 3. He wants us to be mature. From verse 1. He said, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. You know, some you cannot even speak to them as somebody that you cannot speak to them. You know you have to pray before you speak to them so that they will not explode. You know, when you speak something on their behalf, you have to pray that they like it. Wenn du etwas if you say something anointing on their behalf. You see, you are to pray that they like it. You see, because it can bring problems. It should not be that. No, nothing. Don't allow anything to bring problem between yourself and your sister in the Lord. Because who is making the connection is the Lord. Stop allowing things to come in between. Stop being carnal. Be matured in the Lord. Be mature and grow in the Lord. And stop being carnal. He said, I could not speak unto you as unto spiritual. Nobody can speak to you as unto spiritual because you are never matured. They don't know how you are going to react. People are to know. Your friends are to know. Your brothers and sisters are to know that you are of the Lord. I have fed you with milk and not with meat. For hitherto you were not able to bear it, neither yet now are you able. A lot have not been able to bear. Even now, they are not still able to bear it. They hardened their heart. It's all about what they pick and choose. They know what is good for them. It's not the Lord that knows what is good for them. The Lord should choose for you. See him alone. For you are yet carnal. For where are there is among you envy and strife and division, are you not carnal and walk as men? You know, we are no longer men. We do not walk as men. We walk as the Spirit. He said, we do not walk as men. We walk like God's children. Walk like your father. Your father is Spirit and not men. Who knows? Who understands? Praise the Lord. Your father is Spirit and not man. And not man. You walk as men. Who are you? For where I once said I am of Paul and another of Apollo, are you not carnal? There are many ways we have been carnal. Different ways. No, people, for some people it's about church. I'm from this church and from that church. For some people it's about, they're funny things. They are so carnal. Their focus is not on Christ. A carnal man is a man that the focus is not on Christ. Who then is Paul and who then is Apollos? But minister by whom you believe, even as the Lord gave to every man. I have planted Apollos water, but God gave the increase. Our soul should be Christ alone, please. It should be him alone. Daddy, thank you. He wants us to labor to seek the meat that perisheth not. You know, here they are fighting about who and who. You know, one is saying this, the other. So also we fight in different ways. So then, verse 7, neither is he that planted anything, neither he that watered, but God that giveth the increase. Now, verse 8, he that planted and he that watered are one. We are one in the Lord. And every man shall receive his own reward according to his own labor. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. According to the grace of God, which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builded thereon. that let every man take heed how he buildeth thereupon. Be careful what you follow. Be careful of where you are, what you allow your focus to be on. That's where often focus lead. Be very, very careful. John 6. John 6. We'll close with John 6. Praise the Lord. Amen. Amen. John 6. Verse 26 and 27. You know that we are looking for Jesus every year. They were looking for him. But why were they looking for him? Verse 26, Jesus answered them and said, verily, verily, I say unto you, you seek me not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled. John 6, 26 and 28. And 12, 27. Then 27 is a labor not for the meat which perishes, but for that meat which endureth unto everlasting life. Wirklich für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt. You don't need to bow down, to kneel down for Satan and worship him before you are worshiping Satan. Du brauchst dich nicht vor dem Teufel niederzuknien und ihn anzubeten, bevor du was tust. You see, with your focus, leave Christ. He's so pleased. Satan is so pleased. That you are now after irrelevance. You see, that is not bothering you, that is not making you sad, it's stealing your joy. His curse is bringing problems between brothers and sisters. The natural law. You see, that's what people labor for. That's what we for viele Leute arbeiten. He said we are to labor to see him alone. Labor for your eye to be focused on the Lord alone. The natural love will labor to see sister, brother, friends, parents, even himself. The natural love. The love of this world. So it's all about me. You love yourself. You are number one and not Christ. Allow Christ to be number one. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So that is all we have today. Please, if you have any questions.